Kindergeld, Sozialgeld. In den USA gibt es keinen Familienlastenausgleich in unserem Sinne und auch keine Familienpolitik. Zwar werden dort 25% der Kinder von Müttern geboren, die nach dem Konzept der relativen Armut in Armut leben. Aber nur 6,4% der Frauen, die ein Kind bekommen, leben von öffentlicher Unterstützung. Die 1996 durchgeführte Reform des Welfare-Systems räumte den Staaten beträchtliche Möglichkeiten zur eigenen Gestaltung ein. Vielfach herrschte dabei der Wunsch vor, die Geburtenraten der Welfare-Mothers zu senken und die Welfare-Karrieren generell einzuschränken. Das ist offenbar gelungen. Allerdings haben jene Frauen, die immer noch Geldleistungen aus dem Welfare-System bekommen, eine dreimal so hohe Geburtenrate wie der nationale Durchschnitt. Auch als Folge dieser Reform ist in den USA die Disparität in der Geburtenhäufigkeit nach dem Bildungsstand niedriger als bei uns. Frauen mit Universitätsabschluss bekommen durchschnittlich ebenfalls 1,6 bis 1,7 Kinder. 27% von ihnen bleiben kinderlos, gegenüber 40% in Deutschland. Auf die 7,2% der Frauen mit Universitätsabschluss im gebärfähigen Alter entfallen immerhin 8,7% der Geburten. Bei den Frauen ohne Schulabschluss liegt die Geburtenrate über dem Durchschnitt. Diese Gruppe umfasst 19% der Frauen im gebärfähigen Alter und erreicht einen Anteil von 23% an den Geburten. Stark vereinfacht kann man sagen, die USA betreiben keine allgemeine Familienförderung, für die in Deutschland Maßnahmen wie das Kindergeld oder der Familienlastenausgleich stehen. Sie haben gleichwohl deutlich höhere Geburtenraten, die in Abhängigkeit vom Bildungsstand wesentlich weniger streuen. Im klaren Gegensatz zur deutschen Politik wird eine überdurchschnittliche Häufigkeit von Unterschichtgeburten dadurch verhindert, dass die meisten Mütter mit niedrigem Einkommen in aller Regel keine Geldleistungen des Welfare-Systems erhalten. Deutschland wendet im Jahr 37 Milliarden Euro für Kindergeld auf. Das sind aber nicht die wirklichen Nettokosten. Würde man rein fiktiv das Kindergeld ganz entfallen lassen, so würde ein zusätzlicher Steuerausfall für Kinderfreibeträge von 19,5 Milliarden Euro entstehen. Die Nettosumme des deutschen Kindergeldes liegt also bei rund 17,5 Milliarden Euro. Für Kinder von Empfängern der Grundsicherung gibt es in Form von Zuschüssen für die Kosten der Unterkunft und Sozialgeld eine höhere Erstattung, als es dem reinen Kindergeld entspricht. In der Summe wird in der Grundsicherung für jedes Kind ein Betrag von 322 Euro netto angesetzt. Siehe Tabelle 4.1. Ein arbeitsloses Ehepaar mit 5 Kindern erreicht so ein Nettoeinkommen von 2.700 Euro. Mit ein wenig Schwarzarbeit zusätzlich kommen leicht 3.500 Euro und mehr zusammen. Interessant ist es, die Höhe des Kindergeldes und der Bedarfssätze für Kinder in der Grundsicherung mit den tatsächlichen Ausgaben der Familien zu vergleichen. Das Kindergeld für das erste und zweite Kind beträgt monatlich je 185 Euro. Für zwei Kinder sind das also 370 Euro. Der Mehrbetrag in der Grundsicherung für ein Kind beträgt 322 Euro, für zwei Kinder also 644 Euro. Ein Paar ohne Kinder hat in Deutschland durchschnittliche monatliche Konsumausgaben von 2.398 Euro. Die Konsumausgaben eines Paares mit einem oder mehreren Kindern betragen 2.820 Euro, sind also 422 Euro monatlich höher. Durchschnittlich leben in einem Haushalt mit Kindern zwei Kinder. Das ist nach wie vor die übliche Familiengröße, sofern überhaupt Kinder vorhanden sind. Haushalte mit 4 Personen, dies müssen keine Kinder sein, geben durchschnittlich 2.964 Euro aus, also 566 Euro mehr als ein Paar. In der Grundsicherung für Kinder ist also ein Differenzbetrag vorgesehen, der über den Mehrausgaben liegt, die alle deutschen Haushalte für Kinder durchschnittlich aufwenden. Man kann für seine Kinder aber durchaus auch weniger ausgeben als der Durchschnitt, ohne dass diese hungern müssten. Das heißt letztlich, dass der Empfänger von Transferleistungen seinen Lebensstandard erhöhen kann, indem er Kinder bekommt. Damit ist die natürliche Ordnung der Welt auf den Kopf gestellt. Allein das Kindergeld ist heute schon so hoch, dass es die durchschnittlichen Mehrausgaben für Kinder nahezu abdeckt, bei kleineren Kindern sogar mehr als das. Mit anderen Worten, Kinder und insbesondere viele Kinder machen es der Unterschicht leichter, das Leben ohne reguläre Arbeit recht angenehm zu gestalten. Denn die Geldleistungen für Kinder können als Deckungsbeitrag für den Lebensstandard der Erwachsenen zweckentfremdet werden. Diese leider vielfach zu beobachtende Praxis lässt sich unterbinden, indem man die Bedarfssätze für Kinder im System der Grundsicherung senkt und die so eingesparten Gelder in die Ganztagsbetreuung und in Mahlzeiten in Schule und Kindergarten investiert. Die Einführung von Schuluniformen könnte zudem die Kosten für Bekleidung senken. Den Kindern wäre damit mehr gedient. In gesunden Lebenszusammenhängen ist es normal, dass der Lebensstandard und die Konsummöglichkeiten von Erwachsenen sinken, wenn sie von ihrem Einkommen auch Kinder zu versorgen haben. Diese Normalität muss grundsätzlich auch für Eltern gelten, die Grundsicherung beziehen. Ansonsten entstehen falsche Anreizstrukturen, was sich in der überdurchschnittlichen Geburtenrate dieser Personengruppe widerspiegelt. Auch für das einkommensunabhängige Kindergeld in Deutschland gilt, wenn überhaupt, dann entfaltet es Anreizwirkungen im Bereich niedriger Einkommen und damit bei den Falschen. Besser wäre es, gezielt jene Eltern zu entlasten, die ihren Lebensunterhalt durch Erwerbstätigkeit verdienen. Dazu eignen sich steuerliche Freibeträge, aber auch Freibeträge, Zuschüsse oder anderweitige Entlastungen bei den Beiträgen der Arbeitnehmer zur Sozialversicherung. Das Ziel aller Maßnahmen muss sein, wer seinen Lebensunterhalt durch Arbeit verdient, soll durch Kinder nicht in Armut geraten. Wer aber vom Staat alimentiert wird, soll nicht dazu verführt werden, diese Unterstützung durch Kinder zu erhöhen. Im deutschen System erhalten Familien mit niedrigem oder gar keinem Einkommen Prämien für ihre Kinder. Insoweit ist die soziale Schieflage in der deutschen Geburtenstruktur nicht verwunderlich. Die USA haben längst etwas gegen die hohe Zahl der Unterschichtgeburten in ihrem Land unternommen. Mit Erfolg. Am 22. August 1996 unterschrieb Präsident Clinton den Personal Responsibility and Work Opportunity Reconciliation Act. Damit war die einfache Möglichkeit unterbunden, durch Kinder an Welfare-Zahlungen zu kommen. Bill Clinton musste sich dafür vielfach als Rassist beschimpfen lassen, denn unter den kinderreichen Welfare-Mothers waren Schwarze und auch Hispanics weit überdurchschnittlich vertreten.